Der verlorene Zahn. Der kleine Alex war mit seinem Opa auf dem Spielplatz und schaukelte bis hoch in den Himmel, bevor er absprang. Tada! Sehr gut gesprungen. Danke, Opa. Guck mal, mein Zahn ist immer noch drin, siehst du? Aber sehr wackelig. Weißt du was, du machst mal eine Schaukelpause und isst was. Herr Pfeffer drückte seinem Enkel eine Mohrrübe in die Hand. Danke, Opa. Aber... Yippie! Ich hab meinen ersten Zahn verloren. Das ist ja wirklich toll. Der Zahn steckte in der Mohrrübe fest, die Herr Pfeffer jetzt neben sich auf das Karussell legte. Aber auf das sprang jetzt ein anderer Junge. Ja! Uhu! Ja! Uhu! Niemandem fiel auf, dass die Mohrrübe vom Karussell flog und auf der Wippe landete. Auch Alex und seinem Opa nicht. Ich lege ihn unter mein Kopfkissen für die Zahnfee. Vielleicht hat sie ja Hunger auf eine Möhre. Hey, wo ist mein Zahn? Du hast ihn doch hier hingelegt. Merkwürdig. Ich sehe ihn nirgendwo. Ich brauche ihn doch für die Zahnfee. Wir müssen die Paw Patrol holen. Ryder war am Hafen und belud gerade mit Captain Tollpatsch die Flunder. Die Fellfreunde werden begeistert sein von unserem Ausflug. Klar, denn nichts macht mehr Spaß, als unsere Flossenfreunde mit Fisch zu füttern. Die beiden stellten einen Eimer nach dem anderen auf das Deck des Schiffes. Hallo Alex, was gibt's? Ryder, ich habe meinen Zahn verloren. Siehst du? Das hast du, ja. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe ihn verloren. Und dann habe ich ihn verloren. Er ist in einer Möhre stecken geblieben und die finden wir jetzt nicht wieder. Tut mir leid, Captain Tollpatsch, aber wir... Ich verstehe schon. Bei so einem misslichen Missgeschick kann kein Kutter voller fälliger Freunde in die Ferne verschwinden. Ja. Wir können keinen Ausflug mit dem Boot machen. Wir müssen den verlorenen Milchzahn finden. Das habe ich doch gesagt. Alex, wir sind gleich da. Kein Einsatz zu groß, kein verlorener Zahn zu klein. Paw Patrol, zur Zentrale. Ryder braucht uns. Die Fellfreunde ließen alles stehen und liegen und flitzten los. Bis auf Rubble, der auf der Decke in seiner Hundehütte lag und schlief. Ryder braucht uns. Jetzt komm schon, Rubble. Marshall zog einfach Rubbles Decke aus der Hütte, stolperte dabei über Rubbles Skateboard, fiel samt seinem Freund darauf und rollte auf dem Board hinüber in den gläsernen Fahrstuhl. Erst da schob sich Rubble seine Schlafmaske von den Augen. Ich hatte gerade den besten Skateboardtraum. Der Fahrstuhl setzte sich in Bewegung. Und als er oben in der Zentrale ankam, steckten die Fellfreunde alle in ihren Einsatzanzügen. Die Helfer auf ihr Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr euch so beeilt habt, Freunde. Alex hat seinen ersten Zahn verloren. Seht ihr? Oh, wie süß. Er hat auf dem Spielplatz in eine Möhre gebissen und der Zahn ist stecken geblieben. Aber die Möhre war plötzlich verschwunden. Wir müssen den Zahn wiederfinden, sonst kann die Zahnfee nicht kommen. Genau, er verlässt sich auf uns. Chase, wir brauchen unbedingt deine Flugkamera und die Wärmebildbrille, um die Möhre zu finden, in der der Zahn steckt. Das ist ein Fall für Geheimspion Chase. Rocky. Vielleicht ist die Möhre ja irgendwo reingerutscht. Und um sie wieder rauszuholen, brauchen wir dich und deinen Greifer. Rocky rockt! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Sky, Zuma, Rubble und Marshall hielten in der Einsatzzentrale die Stellung. Während Chase und Rocky zu der großen Rutsche hinüberflitzten. Alle liebten es, sie hinunter zu sausen. Und als die beiden unten ankamen, sprangen sie sofort in ihre Fahrzeuge. Chase in sein Polizeiauto und Rocky in seinen Recycling-LKW. Ryder saß bereits auf seinem roten Quad und erwartete sie vor der Zentrale. Der Einsatz konnte beginnen. Der Spielplatz war nicht weit weg und deshalb dauerte es nicht lange, bis die drei ihn erreichten. Ja, die Helfer auf ihren Booten sind da! Hallo Alex, hallo Herr Pfeffer. Wir finden den Zahn bestimmt ganz schnell. Chase, deine Kamera soll den Spielplatz absuchen. Ja, Ryder, wird gemacht. Wuff, Kamera. Polizeihund Chase startete seine Spionkamera, die über dem Spielplatz auf- und abflog. Rocky, los, such das Klettergerüst ab und die Rutsche. Vielleicht findest du da die Möhre. Greifer. Auch Rocky begann sofort mit der Suche und schaute in jede Ecke. Nein, hier ist nichts. Hier ist etwas. Aber keine Mohrrübe. Alex freute sich trotzdem. Meine Superhund-Apollo-Figur! Die habe ich schon überall gesucht. Danke. Chase, vielleicht findest du die Möhre mit deiner Wärmebildbrille. Wuff, wuff, Brille! Aufmerksam blickte der kleine Schäferhund sich um. Da ist was im Gebüsch, das sieht aus wie eine Möhre. Ich hole es raus. Rocky rannte zu dem Gebüsch, streckte seinen Greifer aus und erwischte einen alten Lutscher. Wer diesen Lolli verloren hat, will ihn bestimmt nicht wiederhaben. Doch nun spitzte Chase die Ohren. Die Kamera hat eine Möhre gefunden. Das Signal kommt von da drüben am Fußballplatz. Nichts wie hin. Wuff, wuff. Auf der Tribüne neben dem Fußballplatz saß eine Mutter mit ihrer Tochter, die eine dicke Möhre in der Hand hielt. Verschwinde, du fliegender Plagegeist. Kamera weg da! Falscher Alarm! Entschuldigung, kleine Möhrenverwechslung. Was die Mutter allerdings überhaupt nicht lustig fand. Doch dann meldete sich Ryders Pawpad. Alex, Herr Pfeffer, die Kamera hat sie. Die Möhre liegt auf der Wippe. Das ist ein Fall für Chase. Sofort rannte der kleine Polizeihund los. Aber das taten auch zwei Jungen, die jetzt auf die Wippe sprangen. Oh nein! Die Mohrrübe wurde auf den Ast eines dicken Baumes geschleudert. Oh oh! Die Paw Patrol holt die Möhre schon darunter. Nein, das tat die Krähe, die gerade angeflogen kam. Die Krähe fliegt in Richtung Brücke. Hey, komm zurück! Doch Ryder zog schon sein Pawpad aus der Tasche. Ryder, was gibt's? Du wirst gebraucht. Flieg bitte schnell zur Brücke. Eine Krähe hat die Möhre mit dem Zahn gestohlen. Ich bin der Flughund. Wuff, wuff. Natürlich machte sich Sky sofort auf den Weg, während Ryder auf sein Quad sprang. Ryder, darf ich mitkommen? Es ist mein Zahn. Was meinen Sie, Herr Pfeffer? Bitte, Opa. Also von mir aus kannst du gern mitfahren, wenn es Ryder recht ist. Natürlich war Ryder einverstanden. Los, rauf mit dir. Wir holen deinen Zahn zurück. Ja, ich weiß, dass wir das schaffen. Alex sprang hinter Ryder auf das Quad und hielt sich gut fest, als dieser Gas gab. Sky suchte in ihrem Hubschrauber bereits die Brücke ab, als die beiden dort ankamen. Ryder, ich sehe die Krähe. Der Vogel flog gerade auf einen Stützbalken, auf dem sich ein Nest befand. Oh oh, sie denkt, die Möhre ist Futter für ihr Junges. Nein, mein Zahn ist kein Vogelfutter. Das sah das Vogelkind genauso, denn es spuckte die Mohrrübe wieder aus. Achtung, Möhre kommt! Ich sehe sie! Ryder wollte die Möhre schon auffangen, als ein Auto mit Anhänger vorbeikam, auf dem eine Kuh stand. Die Möhre landete genau auf dem Strohballen hinter ihr. Hinterher! Aber das war gar nicht so einfach. Oh oh, Kuhlindas Schwanz! Kuhlinda schlug so heftig mit ihrem Schwanz, dass sie die Möhre traf. Die wurde vom Anhänger geschleudert und prallte gegen Alex Helm. Oh nein! Fast hätten wir sie gehabt! Doch die Möhre flog weiter durch die Luft Richtung Meer, über mehrere Sonnenschirme hinweg, stieß gegen den Ball zweier Kinder, die am Strand spielten, dann gegen ein paar weitere Sonnenschirme und fiel direkt an Bord der Flunder wieder herunter. Ryder, die Möhre ist im Fischeimer von Captain Tollpatsch gelandet und er fährt gerade weg. Danke, Sky. Rettungsweste aufblasen. Rettungsweste aufblasen. Cool. Ryder fuhr Richtung Hafen und betätigte dann einen Hebel. Sofort erschienen Kufen unter den Rädern seines Quads, mit denen es auf dem Wasser fahren konnte. Im Nu rasten sie über die Wellen. Captain Tollpatsch bekam von der ganzen Aufregung nichts mit, sondern fütterte in Ruhe zwei Delfine mit den Fischen aus den Eimern. Mehr zum Mampfen, ihr munteren Meeressäuger! Captain Tollpatsch, warten Sie! Der Zahn von Alex ist in Ihrem Eimer gelandet. Im Ernst? Ihr drolligen Delfine, verdrückt euch! Der Zahn von Alex ist im Fischeimer gelandet! Das war den Delfinen aber ziemlich egal. Sie hatten Appetit auf Fisch, sprangen hoch, über die Flunder hinweg und schnappten sich die Fische. Dabei fiel allerdings auch Captain Tollpatsch ins Wasser. Mit dem Eimer. Halten Sie sich einfach fest, Captain Tollpatsch. Tut mir leid, dass ich deinen Beißer nicht bergen konnte, Alex. Was? Er meint deinen Zahn retten. Sie brachten den Captain zur Außenleiter der Flunder und er kletterte zurück an Bord. Macht nichts, Captain Tollpatsch. Ryder, meinst du, dass wir ihn unter Wasser finden können? Auf jeden Fall. Und ich weiß auch schon, wen ich schicken werde. Zuma und Rocky lagen in der Zentrale vor dem Fernseher, als Ryder sich meldete. Hallo Freunde, ich wollte fragen, ob einer von euch bei einem Unterwassereinsatz mitmachen möchte. Unter Wasser? Ich kann leider nicht. Ich meinte auch gar nicht. Gut. Rocky war nämlich sehr wasserscheu. Im Gegensatz zu Labrador Zuma. Ich bin bereit. Ab ins Wasser. Zuma beeilte sich und hatte Ryder und die Flunder auf seinem Luftkissenboot im Nu erreicht. Danke, dass du gekommen bist. Alex Zahn steckt in einer Möhre, die im Fischeimer gelandet ist. Und der ist ins Wasser gefallen. Achtung, fertig nass werden. Warte mal. Ryder, der Eimer! Der Eimer schwamm auf den Wellen. Ein paar Fische waren noch drin und die Moorrübe mit dem Zahn. Sehr gut gesehen, Alex. Und ich sehe einen Wal! Hurra! Ich mach das! Zuma steuerte direkt auf den Wal zu, der jetzt mit dem Eimer spielte. Hallo, Wal! Bitte gib mir den Eimer! Zuma, nimm den Rettungsring! Ja, eine super Idee! Rettungsring! Als der Wal den Eimer das nächste Mal hochwarf, landete dieser tatsächlich im Rettungsring. Vorsichtig zog Zuma ihn zu sich heran. Er hatte den Eimer schon in der Hand, als der Wal wieder auftauchte und den kleinen Labrador und den Eimer durch die Luft schleuderte. Wir müssen uns beeilen! Aber Ryder streckte bereits die Arme aus und fing seinen Freund auf. Guter Fang! Alles in Ordnung? Das heißt wohl ja. Erleichtert machten sich alle auf den Rückweg, wo Herr Pfeffer bereits ungeduldig wartete und sofort den Inhalt des Eimers untersuchte. Oh, tada! Mein Zahn! Hurra! Und heute Abend kommt er unter mein Kopfkissen. Na, siehst du. Danke sehr, Ryder. Ja, danke, Ry. Hoppla. Alex hatte die Moorrübe vor lauter Freude in die Luft geworfen. Aber Ryder fing sie auf. Wenn ein Zahn in einer Möhre stecken bleibt, von einer Krähe gestohlen wird und dann auch noch im Meer landet, ist Hilfe holen ganz leicht, ein Anruf reicht. Gleich am nächsten Tag trafen sich Ryder und die Fellfreunde mit Captain Tollpatsch am Hafen zum Delfine füttern. Wir sind für euch! Lasst es euch schmecken! Der Eimer war noch nicht leer, als Alex angerannt kam. Ryder, Fellfreunde, seht mal, den tollen Ball hat mir die Zahnfee gebracht. Begeistert warf Alex seinen Ball in die Luft. Die Delfine sprangen hoch, spielten mit dem Ball und schleuderten ihn dann an den Strand, wo der Ball über ein paar Sonnenschirme flog, über zwei spielende Kinder und die nächsten Sonnenschirme. Na los, Freunde, schnappt euch den Ball. Begeistert stürmten die Hunde los und sie freuten sich schon jetzt auf ihr nächstes Abenteuer.